Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 565 an Schiller. Da ich ungewiss bin, ob ich Sie heute zu Tische sehen werde und der Herzog mich aufs Zimmer einladen lässt, wohin ich aus mehreren Ursachen nicht versäumen darf zu gehen, so sage ich dort zu und erwarte Sie, wertester Freund, heute Abend um 4 Uhr, da sich die theatralische Welt wieder bei mir versammeln wird. Das zweite Stück der Propyläen ist angekommen und die Zufriedenheit, die man etwa haben mag, so etwas wieder hinter sich zu sehen, wird durch die böslichen Druckfehler gestört, die sich abermals in den letzten Bogen finden. Wir müssen nun aufs dritte hoffen und die Sache selbst bessern. Übrigens kann ich auch dieses Stück nicht ansehen, ohne zu wünschen, bald etwas von Ihrer Arbeit in diesem Werke zu erblicken. Worum ich Sie aber in dem Augenblicke der völligsten Improduktion inständig bitte, ist, mir das Aperçu über Piccolomini zu verschaffen, womit ich mich in der neuen Zeitung baldmöglichst produzieren könne. Wir müssen umso mehr eilen, weil die Berliner gewiss, sobald das Stück gespielt ist, mit einer Sündflut von Urteilen werden angeschwollen kommen. Leben Sie recht wohl, Weimar, am 17. Januar 1799. G.